Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Heute am Mikrofon Jörg-Peter Ohrbach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ohrensausen und auch zu unserer neuen Serie Schwätzen, Babbeln, Schnacken. Man spricht Deutsch. In 5 Teilen erklären wir Ihnen, wie und wo man richtig dattelt, derblackt, gallert oder wo man Russen trinkt. Sie kommen jetzt schon in den Tüdel? Wir sorgen dafür, dass sich das ändert. In 5 Folgen wandern wir von Nord- nach Süddeutschland und stellen verschiedene Mundarten vor und auch die Eigenarten der Menschen, die sie sprechen. Heute knüpfen wir uns zum Abschluss die Bayern und die Franken vor. Bayerisch, Sprache. Die Bayern, das sind Lederhosen, Dirndl, Weißwürste und Bier. Oder? Man sollte ja mit Pauschalurteilen sparsam umgehen, aber dieses hier ist wirklich wahr. Die Bayern halten sich für etwas ganz Besonderes und vor allem sehen sie sich als eigenes Volk in Deutschland und nicht als wirklich deutsch an. Sie sind eben die Bayern. Wer das missachtet, dem wird der bayerische Stolz nur so um die Ohren sausen. Das muss vor allem den Zugereisten klar sein, den Zugereisten oder den Breisten, wie die Bayern alle nennen, die hinterm Weißwurst-Äquator leben. Übrigens, auch wenn die Bayern sich für besser halten als die Breisten, so hat man als Breis durchaus eine Chance, das Herz der Bayern zu gewinnen. Man braucht nur das Wort Ach, Katzelschwarf wenigstens ansatzweise richtig auszusprechen. Das Wort heißt übersetzt Eichhörnchenschwanz. Und es zeigt bereits, dass die Oberbayern eine Schwäche für O's und A's haben. Das Ei wird zum Ohr. Ich heiße wird im Bayerischen zu Ich heiß. Nur die Farbe weiß ist und bleibt weiß und nicht etwa was. Gleiches gilt für den Schweinsbraten. Die Bayern haben die Entwicklung zum A oder Ei nicht mitgemacht, wie es im Hochdeutschen ausgesprochen wird. Ebenfalls einzigartig bayerisch ist das obligatorische S in der zweiten Person Plural. Ihr kennt's halt fei schon, gell? Jetzt kommen die Biermöselblasen. Eine dreiköpfige Bruder-Kabarett-Musikgruppe, von der man einfach einmal gehört haben muss, wenn's um Bayern geht. Rotzfrech, lustig, verdammt musikalisch und vor allem völlig respektlos. Wir sind Mann! Wir Bayern sind super! Wir sind super gut! Wir sind die Champions von der Champions League! Der Sieg liegt uns im Blut! Wir haben die blauesten Berge! Und die größten Stier! Die allerfrischesten Weißwürst! Und das allerbeste Bier! Wir haben die größten Schneekanonen! Die prominentesten Prominenten! Die modernsten Fußballstadien! Und die ehrlichsten Fußballpräsidenten! Wir sind wir! Bayerisch ist sehr variantenreich. Das zeigt besonders das Wort Quark, für das es in Bayern über 200 Namen gibt. Darunter Zibeleskäse, Matte oder Topfen. Topfen kommt von Topf, in dem der Quark hergestellt wurde. In dieser Vielfalt spiegelt sich auch die jahrtausendealte Entwicklungsgeschichte der Sprache wider. Ursprünglich war Bayerisch ziemlich einheitlich. Mit dem Zusammenbruch des Römischen Reiches drangen Germanen in das Gebiet südlich der Donau ein, die heute als Grenze bzw. als Weißwurst-Äquator bezeichnet wird. Alemannen, Franken, Thüringer und das neue Volk der Bayern, das sich östlich des Lechs bildete, lebten zusammen und sprachen fast denselben Dialekt. Erst als die Menschen im Laufe der Jahrhunderte sesshafter wurden, entwickelten sich die Mundarten auseinander. Egal, mit welcher Ausprägung man es zu tun hat, generell kann man für das Bayerische nie zfui, das heißt zu viel Gefühl, entwickeln. Ein Beispiel zeigt warum. Einer jungen Frau, die nach Bayern kam, wurde ein Affi ins Gesicht geschleudert. Sie dachte, jemand habe sie Affe genannt und empfand das natürlich als Beleidigung. Bis sie später erfuhr, dass Affi rauf bedeutet, sowie Owe. Runter heißt. Der Ausspruch Zfui kfui ist übrigens typisch Ober-, aber auch niederbayerisch. Die Sprecher vokalisieren das L. Das heißt, sie sagen nicht zu viel Gefühl, sondern eben Zfui kfui oder Zfei kfei. Aus dem L wird ein I. Ein weiteres Merkmal des Bayerischen sind die fehlenden Umlaute. Dass die Bayern Ö und Ü ungern sprechen, ist aber gar nicht nur bayerisch, wie viele denken. Das gibt es auch in der Schweiz und in weiten Teilen Baden-Württembergs. Jedenfalls sagen Wissenschaftler, dass Menschen die ohnehin in der Welt selten vertretenen Umlaute gern vereinfachen, indem sie I statt Ü oder Ö sagen. So wird aus müde und glücklich müd und happy. Oft hört man in Bayern auch ein mir statt wir oder käma statt kommen. Und welcher Ortsfremde kommt schon drauf, dass ein Beutel ein Bild ist? Wie das Beutel gibt es im Bayerischen eine ganze Menge Verniedlichungen. Ob Tür, Hund, Mädchen, vieles wird diminuiert, also verkleinert. Es heißt dann Dirl, Hundal, Madel. Lebensart. So süß die Bayern sprechen können, so derb können sie auch sein. Geradezu grantig. Und es scheint, als würde keiner das der Blecker so gern haben wie der Bayer. Besonders bekannt ist das der Blecker auf dem Münchner Nockerberg, auf dem der Fastenprediger Barnabas mit scharfer Zunge Politikern die Leviten liest. Und zwar nicht, ohne einige Schlucke Bier genommen zu haben. Denn zur Fastenpredigt gibt Salvator auch. So ist's am Nockerberg schon lang der Brauch. Und weiter? Die Freien Wähler kriegen ein Bier, sonst vergisst man euch noch hier. Den Grünen eine Radlermast, dann macht Olympia gleich Spaß. Die SPD sich eine teilen kann, das klangt für eure 3-4 Mann. Ohne ihre Derbheit wären die Bayern recht unbayerisch. Aber keine Angst, sie können auch sehr herzlich sein. Grüßen können sie jedenfalls. Am häufigsten hört man das Grüß Gott, grüß euch oder Grüßena, Pfirti, Pfirtena, Pfirti beziehungsweise Pfirtena heißt behüte dich Gott oder behüte sie Gott. Das Erna steht für ihnen. Die Bayern verwenden immer anstelle des Akkusativs sie den Dativ ihnen. Nach Meinung von Sprachforschern liegt es vermutlich daran, dass sie ohnehin meist duzen und die Höflichkeitsform sie dadurch quasi deformiert ist. Was übrigens zu gewaltigen Missverständnissen führen kann, wenn man davon nicht weiß. Was man als Fremder außerdem unbedingt wissen sollte, zum Beispiel wenn man nach dem Weg fragt, ist, dass die Bayern auch Fremde duzen. Nicht aus Unhöflichkeit, sondern weil es bei denen so üblich ist. Genauso normal übrigens wie die doppelte Verneinung. Pass auf, dass du nicht hinfällst, da ist kein Licht nicht. Auf Hochdeutsch, pass auf, fall nicht, denn es gibt dort kein Licht nicht. Übrigens, so schnell wie die Dame hier den Satz gesprochen hat, reden die Bayern oft. Auch das ist typisch. Sehr häufig fallen zudem die Worte Mai und Dor. Dor heißt tun und mit Mai ist nicht der Monat Mai gemeint, sondern es handelt sich um einen Idiomatismus. Mai, ist das schön. Bedeutet, mein Gott, ist das schön. Es handelt sich also um eine Kurzform von mein Gott. Es kann aber auch mitfühlend gemeint sein. Wenn zum Beispiel jemand erfährt, dass der kleine Bub von nebenan sich die Finger verbrannt hat, klingt das Mai so. Oh Mai. Zum Tun, also Dor, ist zu sagen, dass die Bayern sich gern als emsiges Volk verstehen und daher nicht einfach ein Bier bestellen, sondern ein Bier bestellen tun. Ich dat gern ein halbe Bier bestellen. Wobei sie zugleich gern gemütlich sind. Im Biergarten kann man mit den Bayern gesellige Gespräche führen. Allerdings wirken Bayern manchmal auch arrogant und hochnäsig. Es ist ihnen zunächst einmal nicht egal, ob jemand FC Bayern oder 60er, also Löwenfan ist, ob er aus einer Stadt oder vom Land kommt. Und allen Menschen, die von außerhalb des Weißwurst-Äquators kommen, begegnen sie immer erst einmal mit Skepsis. Nicht bös gemeint, das legt sich. Aber der Bayer reist nicht gern weiter als bis zum Weißwurst-Äquator. Kulinarisches. Sehr gern hat der Bayer das Radlfahren. Er liebt es so sehr, dass er dem bekannten Mixgetränk Bier mit Zitronenlimo den Namen Radler verpasste. Beliebt ist auch der Russ, Hefeweizen mit Zitronenlimo. Das Lieblingsgetränk ist aber immer noch das Bier, von dem die Bayern gern gleich eine Maß bestellen. Einen Liter Bier. Oder einen zweiten und einen dritten, vor allem auf der Wiesn, dem Oktoberfest, das alljährlich Besucher aus der ganzen Welt anlockt. Dann heben Neuseeländer, Australier, Italiener, Franzosen und viele mehr ihre Maßkrüge und johlen. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Der Maßkrug heißt so, weil er genau 1,069 Liter fasst. Was früher die Einheit Maß war. Man vermutet, dass Salvatormönche, die 1629 mit der Bierbrauerei begannen, die Fastenzeiten mit dem Starkbier erträglicher zu machen suchten. Eines der Starkbiere heute heißt auch Salvator. Wissen Sie, warum das bayerische Bier so gut ist? Noch im 19. Jahrhundert wurde das Bier nach dem Brauen auf Holzbänke gestrichen. Einige Männer mussten sich in Lederhosen dann draufsetzen. Wenn sie dann aufstanden und die Bank an der Hose bappte, also klebte, war das Bier in Ordnung. Bier gibt's in Bayern auch zum Frühstück. Zum Weißwurstfrühstück genau genommen. Da lernt man die Wurst zu zuzeln. Sie wird also nicht aufgeschnitten, sondern regelrecht ausgesaugt. Dazu gibt es süßen Senf. Weitere bayerische Spezialitäten sind die Schweinshaxen, Knädel, Oberster und die Brezen. Das Wort Brezen kommt vom althochdeutschen Brezitella und vom lateinischen Brachiatellium und bedeutet Ärmchen. Ursprünglich christlicher Bedeutung war die Brezen Sinnbild der zum Gebet verschränkten Arme. Bayern ist eben doch noch ein extrem katholisches Stückchen Land. Fränkisch. Hol auf, die Luft geht frisch und rein. Wer lange sitzt, muss rosten. Sprache. Was in der Aussprache der Franken wohl zuerst auffällt, ist die binnendeutsche Konsonantenschwächung. Wie Sprachwissenschaftler sagen, wenn jemand statt P, T und K B, D und G sagt. Franken sind also die Franken. Politiker sind Politiker. Diese Konsonantenschwächung ist aber nicht nur typisch fränkisch. Sie beginnt im westlichen Westmitteldeutschen und endet im Obersächsischen. In Franken unterscheidet man in Ober-, Mittel- und Unterfranken. Und alle Bezirke werden sprachlich von den Nachbarn überlappt. Um Nürnberg ist es das Bayerische, weiter nördlich das Thüringische, im Südwesten das Schwäbische und im Nordwesten das Hessische. Auch aus dem Französischen finden sich Einflüsse. Die Franken sagen zur Kartoffel beispielsweise unter anderem Erdapfel, im Französischen Pomme de terre. Allein in ganz Unterfranken gibt's wahrscheinlich tausende Dialekte, quasi in jedem Ort N. Heißt es im mainfränkischen Asterix-Band. Und das gilt auch für alle anderen Frankenteile. Es gibt in Franken sehr viele Dialekte des Dialekts und dazu viele Wörter für dasselbe. Für das Wort Ferkel haben die fränkischen Bauern beispielsweise unzählige Namen, die der Dialektforscher Günther Schunk aufzählt. Also das Jungtier des Schweins als verkümmertes kleinstes Ferkel eines Wurfs, da gibt's das Butz, den Greder, den Krempler, das Kritscherle, das Hockerle, die Krupse, der Kümmerling, der Nestbatz oder Nestquack und natürlich auch den Stümper und. Auch Verniedlichungen sind gang und gäbe. Und zwar mit dem Anhängsel la, ler oder li. Und dann ist da das verwandelte G. Nicht Würzburg, sagen die Würzburger, sondern Würzburg. Was alle Franken gemeinsam haben, ist die Direktheit. Sie wissen, was sie wollen, wenn auch manchmal etwas deftig bzw. für Zugereiste unverständlich. Was zum Beispiel sind blaue Zipfel, Neigschmeckte, Scheiferle oder Mehfischli. Die blauen Zipfel sind in Essigshut gegarte Würst. Beim Garen laufen die Würst bläulich an. Daher kommt der Name blauer Zipfel. Neigschmeckt es in Schwaben, die nicht in Schwaben geboren wurden. Scheiferle ist ein Schweinebraten mit Knochen und Schwatte aus der Schweineschulter. Was Mehfischli heißt, kann man sich am ehesten denken. Das sind kleine Fische aus dem Meh. Die werden in Fett frittiert und dann aus der Hand gegessen. Natürlich nicht ohne den nötigen Schluck Frankenwein dazu. Lebensart. Besonders viel über den fränkischen Charakter verrät das Wörtchen Verreck. Was hier sehr böse klingt, ist lediglich ein Alltagsfluch, der am Ende eines Satzes zeigen soll, dass man beeindruckt ist. Nicht also meine Güte, hört man in Franken, sondern das derbe Ja, Grundsverreck, das Haufeinei. Man unterscheidet in Franken nicht nur in Ober-, Mittel- und Unterfranken, sondern auch und vor allem in Bierfranken in Nürnberg und Weinfranken in Würzburg, sowie in Regionen mit den langen und solche bei Nürnberg mit kurzen Bratwürsten. Die Sprach- und eigentlich auch Mentalitätsgrenze ist der Steigerwald zwischen Nürnberg und Würzburg. Der Weinfranke wird erst nach einer halben Stunde redselig, sagt man. Beer, beer, beer, I'm going for a beer. Beer, beer, beer, I'm gonna drink some beer. I like drinking beer. Die Bierfranken werden gern lauter und vor allem, sie zeigen öfter die Zunge, wenn sie L sagen. Bei Gelb-Gold, Obbel, Lallen ragt die Zunge regelrecht zwischen den Zähnen hervor. Zurück zu den Weinfranken. Ein Besuch in Würzburg lohnt sich. Vor allem am Abend, wenn der Nachtwächter Wolfgang Meinka um 20 Uhr vor dem Vier-Röhrenbrunnen auf Leute wartet, die sich für die Würzburger Gässli und Geschichtli interessieren. Zu erkennen ist der Nachtwächter an seinem schwarzen Umhang, den Kerzen, dem riesigen Schlüsselbund und dem Horn, dem fränkischen Dreispitz auf dem Kopf, einer Laterne und einer Hellebarde, einer alten Hieb- und Stichwaffe in der Hand. Der erzählt dann unter anderem auch etwas zum heiligen Kilian, dem Schutzpatron der Franken. Die Würzburger sagen nämlich, der heilige Kilian von der Alten Mehbrück kommt alle 11 Jahre nachts heimlich vom Sockel runtergekrabbelt und dann schleicht er in die Stadt rein, ne, geht ins Spital hinter, hockt sich an den Tisch und bestellt sich einen Schoppe Wein. Das kann doch echt nicht sein, ich hock da ganz allein und das am Freitag macht so meins. Der Fritz fragt mich dann, wie man so saufen kann. Und Bier krieg ich sowieso mehr keins. Kulinarisches. Der Schoppen. Damit sind wir bei etwas für die Franken sehr Wichtigem. Ein Schoppen ist ein Viertelliter Wein, traditionell der Silvaner, der nach dem Krieg eine Zeit lang von der Rebe Müller-Thurgau, einer Neuzüchtung, verdrängt worden war. Heute hat wieder der Silvaner die Oberhand. Am liebsten essen die Franken blaue Zipfel dazu. Das sind in Sud gegarte Bratwürste. Die Bier- und Weinfranken nehmen einen unterschiedlichen Sud her. In der Würzburger Gegend ist es Weinsud, bei Nürnberg der Essigsud. Der Name ist gleich, denn egal, in welcher Art Sud die Würste garen, sie laufen leicht blau an. Die wichtigste Beilage in Franken ist übrigens die Kartoffel. Die hat in Franken viele Namen. Erdapfel, Erdbirne, Grundbirne oder Grundbeere. Der Dialekt im Fränkischen ist eben einfach unerschöpflich. Jo, was nützt mir denn das größte Schnitzel auf der Welt, wenn zu dem schönen Schnitzel die Beilage fehlt? Ich brauch kein Grumbern, ganz oder als Schnitz, ich brauch kein Grumbern. Diesen Podcast können Sie noch einmal nachlesen unter wissen.de/mundarten. Das war Ohrensausen, das Audiomagazin von wissen.de. Im Internet unter audio.wissen.de.